Beeil dir! Es ist schön, dass du dies Tape hörst, zeigt es uns doch, dass du zu uns stehst. 1997 gedenken wir in die tiefen, dunklen Wälder zurückzukehren, und dann wird ein neues, offizielles Werk von Absurd erscheinen. Bis dahin heilt uns weiterhin die Treue. Heil den Uralten, heil dir!